Kapitel 6 Präpositionen Zeit Übung 2 Am, in, um, von oder bis Ergänzen Sie. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Guten Tag. Sagen Sie, wie sind denn Ihre Sprechzeiten? Wir haben jeden Tag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Am Dienstag und Donnerstag haben wir auch am Nachmittag Sprechstunde. Kann ich am Montag gleich um 10 kommen? Tut mir leid, das geht leider nicht. Wir haben erst in einer Woche wieder Termine frei.